Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg legte das Korps der Militärattachés in der DVRK am 27. Juli auf dem Ehrenfriedhof der gefallenen Teilnehmer des Vaterländischen Befreiungskrieges einen Kranz nieder und besichtigte dann den Friedhof.